Ja, 16 Uhr Berlin, das Wetter ist beschissen. Whatever, erstmal ein Kissen. Warum nicht? Alles für die Cuts, überall Bomben am Sabotageplatz. Hol den Plan, don't fuck up. Just bombing a wall. Why not? Wem gehört die Stadt? Wem gehört die Welt? Kill your ego, redesign yourself. Es besteht keine Gefahr. Plakatieren, Schablone geht klar. Alles muss raus für 99,95. I won't die. Sacken hier Voices. How the f*** did I die in your living room? Kauf um dein Leben. Life is a trick. Alles ist hier möglich. Ja, ich weiß. I love you. Berlin, wir hetzen good times. Sag guten Morgen, sag gute Nacht. Hat dich im Auge, wird überwacht. Behält den Durchblick, schmückt seine Straßen. Zeig dir, wo's lang geht, will dich verarschen. Ist Multikulti, spricht fließend Spanisch. Steckt in der Krise, bleibt demokratisch. Ist wieder sauber, baut neue Brücken. Kann übel enden, ist frisch gestrichen. Psst. Hey du, you talking to me? Yo, yo, still here, still free. Ich ist jetzt Affe, Tür zu, es zieht. Vorübergehend geschossen, Krisengebiet. Fuck, was? Wilde Banden. Ey, was nützt die Liebe in Gedanken? Wie war das Street Art? Haltet die Welt an. Berlin konsequent, das ist Highway to Hell, man. Stopp! Bekleben verboten, Kopf hoch. Alles Gute kommt von oben. I don't need you to make my choice. Du rauchst Luckys, ich rauch Joints. See Berlin, how long is now? I don't know. I bomb my town. Saubere Straßen, dreckige Wände. Yo, I love Berlin. Ende. Zeig dir den Ausgang, zeig Lebewohl. Ist nicht mehr sicher, bin völlig cool. Brauch keine Werbung, bleib immer ehrlich. Lässt mich oft hängen, ist sehr gefährlich. Läuft manchmal ab, kann dich nicht leiden. Wird oft zu kopflos, kann endlich scheißen. Nimm dir die Vorfahren, gib dir Befehle, stell viele Fallen, mach nur Probleme. City is left behind. We should say goodbye.